Vor Avion. Eines Tages wird das Regiment weiter nach rechts verschoben, eine kleine Rückwärtsbewegung, die sich dort wegen der ungünstigen Lage der Stellung notwendig macht, ist dem Regiment zugedacht und soll in den nächsten Tagen durchgeführt werden. So bezieht unsere Gewehrbedienung zuerst einmal Stellung vor dem Dorf Mericourt, einem größeren Zechenort. Obwohl die Zeche zwischen der zweiten und der dritten Linie liegt und sich weder Artillerie noch andere Truppen in ihrem Bereich befinden, wird diese vom Engländer den ganzen Tag mit schwerem Kaliber bearbeitet. Es hat den Anschein, und für uns ist es eine Tatsache, dass der Engländer mit besonderer Absicht die Grubenanlagen dieser ganzen Gegend zu zerstören sucht. Denn mag der Krieg ausgehen, wie er will, der Franzose ist dann immer, wenigstens einige Jahre, auf englische Kohlen angewiesen. In der vierten Nacht müssen wir weiter vorn ablösen. Die Stellung liegt vor dem Städtchen Avion. Unser Gewehr befindet sich in einem Riegelgraben, der vielleicht 150 Meter hinter der ersten Linie liegt. Diese aber wird nur durch unzusammenhängende Grabenstücke gebildet und mündet weiter links in eine Sandgrube. Sie ist von einer mit leichten Maschinengewehren ausgerüsteten Infanteriekompanie besetzt. Der Graben, in dem wir liegen, ist flach und eng und an manchen Stellen ziemlich eingeebnet. Er besteht ebenfalls aus zwei Teilen, die durch ein ungefähr 50 Meter langes Grabenstück, das vollkommen zerstört ist, getrennt werden. Jeder Teil besitzt einen schlechten Unterstand. Wir kampieren in Erdlöchern. Schon gegen Morgen setzt Kampfgetöse ein. Die Vorposten sind mit englischen Patrouillen zusammengestoßen. Am Vormittag wird unser Grabenstück arg beschossen, und zwar mit Schrapnells und Gasgranaten. Einige flache Stellen des Grabens werden von der englischen Feldartillerie ganz besonders überwacht. Wenn sich nur ein Stahlhelm zeigt, krepieren sofort ein paar Schrapnells an der betreffenden Stelle. Auch die Gegend des Unterstandes muss man infolge dieses Übels mit affenartiger Geschwindigkeit passieren. Dadurch entstehen natürlich größere Verluste. Außerdem lastet eine seltene Sommerschwüle über dem Trichtergelände und treibt uns den Schweiß aus allen Poren. Während der Nacht hat sich ein englisches Maschinengewehr in den Häusertrümmern, die dicht an der Vorpostenlinie liegen, eingenistet und flankiert unseren Graben. Die Kugeln pfeifen öfter über unsere Köpfe. Zum großen Teil klatschen sie an die in der Nähe des Grabens liegenden Hausreste und fressen sich in das Mauerwerk hinein. Dort sitzt nämlich ein Posten, der durch kleine Löcher ungesehen das Vorfeld gut beobachten kann. Vielleicht ist man dort etwas zu unvorsichtig gewesen. Ein englisches Flugzeug kreist in ziemlicher Höhe über der Stellung. Man braucht es nicht zu sehen. Man hört es an dem metallenen Singen seines Propellers, dass es ein englisches ist. Neben ihm tauchen Schrapnellwölkchen auf. Langsam vergeht der Tag. Ein Melder berichtet, dass in der kommenden Nacht die Vorpostenkette zurückgenommen wird. Die erste Linie wird aufgegeben. Gegen Abend lässt das Artilleriefeuer nach, eine Ruhepause tritt ein. Im Westen grüßt noch einmal die scheidende Sonne. Vor uns liegt bekanntes Gebiet, das seit Ostern und in den folgenden Wochen dem Gegner überlassen werden musste. Auf dem Höhenzug ragen einige laublose Pappeln in den abendrötlichen Himmel. Dicht dabei liegt ein Gehöft von Feuer und Granaten zerstört. Von 23 Uhr bis 1 Uhr stehe ich mit Wullers am Gewehrposten. Die Nacht ist schwül, der Himmel bewölkt sich, nur ab und zu blinkt ein Stern zwischen den Wolken. Unweit links hämmern plötzlich Maschinengewehre, auch Handgranaten krachen und Gewehrschüsse fallen, dann ist es wieder still. Hier und da steigen Leuchtkugeln. Eine Viertelstunde später wird gemeldet, dass der Engländer beim linken Anschlussregiment eine Sandgrube genommen hat. Am nächsten Morgen vor Tagesgrauen gehen die Vorposten zurück. Jetzt sind wir erste Linie. Am Himmel haben sich dunkle Wolkenmassen zusammengeballt, die von grellen Blitzen beleuchtet werden. Ein Gewitter zieht herauf. Schon grollt der Donner. Da setzt englisches Trommelfeuer auf die verlassene erste Linie ein. Der Geschützdonner übertönt den des Gewitters. Die englischen Geschütze wetteifern mit den Naturgewalten. Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen. Zu allem Überfluss prasselt noch ein wolkenbruchartiger Regen vom Himmel, der bald unsere Schlaflöcher unter Wasser setzt. Nach und nach legt der Engländer sein Feuer auch auf unseren Graben. Es kracht plötzlich nur so um uns, aber nur kurze Zeit. Der Engländer greift an. Er stürmt die verlassene erste Linie, auf die er eine Stunde getrommelt hat. Jetzt setzen unsere Artillerie und die Maschinengewehre ein. Von den dünnen Schützendienen gelangt nur ein Teil in das Grabenstück vor uns, in dem sich die Gegner wegen des daraufliegenden Artilleriefeuers aber nicht halten können und wieder zurücklaufen, wobei sie noch einmal durch unser Maschinengewehr feuern müssen und abermals Verluste erleiden. Später holen englische Sanitäter die Verwundeten aus dem Feld. Am Nachmittag liegt nun starkes englisches Feuer auf unserem Grabenstück. Hauptsächlich in der Nähe unseres Gewehrstandes. Wir müssen umsatteln. Der Engländer hat sich gemerkt, wo unser Gewehr geschossen hatte. Er schießt bis zum Abend. Nach Eintritt der Dunkelheit besetzen die Engländer abermals unsere erste Linie. Wir hören ihre Spaten im Sande knirschen. Mehrere Male streut Wullers das Gelände mit dem Maschinengewehr ab, jedes Mal von einer anderen Stelle, damit sie nicht wieder unseren Stand herausbekommen. Auch unsere Artillerie, die sich gut auf die Linie eingeschossen hat, macht von Zeit zu Zeit einen Feuerüberfall. Noch vor Tagesgrauen muss ich die Meldung zu Reimann bringen, der in dem Unterstand des anderen Grabenstückes liegt. Ich muss das eingeebnete Zwischenstück passieren. Hinwärts geht es ganz glatt. Auf dem Rückweg muss ich an dieser Stelle wegen Maschinengewehrfeuer in einem Trichter Schutz suchen. Als ich nun in dem Loch hocke, höre ich in dem Vorfeld ein verdächtiges Geräusch. Eine Weile lausche ich noch. Als ich nichts weiter höre, laufe ich geduckt weiter, die entsicherte Pistole in der Hand. Die Richtung kann ich nicht verlieren, da sich das Mauerwerk der hinter dem Gewehrstand liegenden Häusertrümmer deutlich vom Gelände abhebt. Kaum bin ich einige Schritte geschlichen, als ich wieder das schlürfende Geräusch höre. Ich bleibe liegen und spanne angestrengt in die Nacht. Von uns ist keine Patrouille draußen. Es stimmt da etwas nicht. Wenn der Tommy überhaupt diese Stelle hier herausbekommt, kann es für uns oder für die im anderen Grabenstück gefährlich werden. Fern tackt ein Maschinengewehr. Wieder will ich weiter. Da entdecke ich, dass sich unweit von mir etwas vorwärts schiebt. Dazu in der Richtung, die ich auch gehen muss, oder vielmehr in der Richtung auf unser Maschinengewehr. Ich ahne Unheil. Da bereitet sich etwas vor. Am Gewehr stehen zurzeit Schaubel und Frank. Ohne weiteres Überlegen schieße ich 4 Schuss aus meiner Pistole hintereinander nach der verdächtigen Stelle ab. Sofort gehen in unserem Graben Leuchtkugeln hoch. Ich sehe 3 Gestalten dem englischen Graben zueilen. Gewehrschüsse fallen, die 3 verschwinden in Trichtern. Währenddessen laufe ich nach dem Graben. Wir müssen also scharf aufpassen. Die Tommys haben es auf unser Gewehr abgesehen. Eine halbe Stunde später ziehe ich mit Wullers auf Posten. Als der Morgen dämmert, nehmen wir das Gewehr vom Stand herunter und stellen es in die dazu gegebene Nische neben dem Postenstand. Wullers setzt den Grabenspiegel auf. Drüben schießt ein Maschinengewehr. Kugeln zischen knapp an uns vorbei. Wullers duckt sich schnell. Einige von den Kugeln fahren in die zum Schutz aufgebauten Sandsäcke. Aus den entstandenen Löchern rieselt feiner Sand herunter. Wullers zieht plötzlich seinen Uniformrock aus. Es war ihm recht feucht um die Schulter. Schon ist ihm Blut durch die übrigen Kleider gedrungen. Eine Kugel ist ihm durch die Schulter gegangen. Er hatte sich zu spät geduckt. Den Rock in der Hand läuft er den Graben entlang nach dem Unterstand, in dem ein Sanitäter sitzt. Ich bleibe allein am Gewehrstand. Noch einmal kommt Wohlers zu mir und übergibt mir auf Anweisung des maßgebenden Leutnants das Gewehr. Dann verschwindet er. Am kommenden Tag schießt sich die englische Artillerie auf die nunmehrige erste Linie ein. Dabei gibt es noch allerhand Verluste. Im Nebenabschnitt links haben die Engländer in derselben Nacht einen Zug Infanterie und ein Maschinengewehr einkassiert. In der nun folgenden Nacht räumen wir unauffällig die beiden Grabenstücke. Es ist festgestellt worden, dass der Tommy morgen auf diese trommeln wird. Wir besetzen die neue Hauptstellung, die sich mitten durch Avion zieht. Sehr günstig liegt diese auch nicht, weil die Häusertrümmer das Vorfeld schlecht übersehen lassen. Wie erwartet, bearbeiten die Engländer am nächsten Tage die beiden Grabenstücke, die wir verlassen haben. Aber sie greifen nicht an. Nachts fühlt der Tommy mit Patrouillen vor, die mit unseren zusammengeraten. Dabei stellt er fest, dass der Graben nicht besetzt ist. Der Engländer nimmt ihn daraufhin in Besitz. Links bricht er wieder in den ersten Graben ein, dort wird er aber gegen Morgen erneut herausgeworfen. Der Gegner lässt keine Nacht vergehen, ohne irgendwo einen Vorstoß zu machen. Nach Eintritt der Dunkelheit erfolgt unsere Ablösung. Wir wandern nach Noyel. Einige Tage später erfolgt die Ablösung der gesamten Division. Sie wird aus diesem Abschnitt herausgezogen.